Erstens die Entstehung des Prozesses. Der Kampf gegen die Freimaurerei ist alt. Seit die Freimaurerei besteht, gab es in allen Völkern einzelne Menschen, die die schweren Schäden erkannt hatten, die die Freimaurerei den Völkern zufügte und die deshalb den Freimaurerorden in Wort und Schrift bekämpften. Die Freimaurerei hat sich bisher die Abwehr dieser Angriffe leicht gemacht. Wurde sie von einem Außenstehenden, einem Nicht-Freimaurer, einem Profanen, angegriffen, dann riefen und schrieben die Freimaurer, das ist ein Außenstehender, ein Profaner, er kennt die wunderbaren idealen Ziele unseres Bundes nicht, wir wollen nur Selbstveredelung. Wie kann man über eine Sache reden und schreiben, die man nicht von innen kennt? Nur wer unserer Bruderkette als Bruder angehört, kann uns verstehen. Wenn aber ein Freimaurer die große Unmoral und Schädlichkeit des Bundes erkannte und sich wegen der übernommenen Verpflichtungen nach inneren Kämpfen löste und dann die Freimaurerei bekämpfte, dann schrieben die Freimaurer noch schärfer. Der Mann ist eidbrüchig, ein Verräter hat eine Schmähschrift geschrieben, alles ist Lüge und Verleumdung. Wie kann man einem Menschen glauben, der seinen Eid gebrochen hat? Es sind alles nur Ammenmärchen. Nach dem Weltkrieg nahm die völkische Bewegung den Kampf gegen die Freimaurerei auf. Ludwig Müller von Hausen, Major Wilhelm Henning, Alfred Rosenberg, Gregor Schwarz, Postunitsch und andere bekämpften öffentlich die Freimaurerei. Ludwig Müller von Hausen trat unter anderem durch zwei Schriften hervor, die Hohenzollern und die Freimaurerei und die altpreußischen Großlogen und der Nationalverband deutscher Offiziere. Vergleiche auch die Schrift von Bonsart von Schellendorf, Deutscher Adel und Freimaurerei und Robert Schneider in Deutschlands Erneuerung, Januar und Februar Heft 1936. Schon 1919 schrieb Alfred Rosenberg das Buch »Das Verbrechen der Freimaurerei«. Ein weiteres Werk gegen die Freimaurerei in der Nachkriegszeit war das 1919 erschienene Buch von Dr. Wichtel »Weltfreimaurerei, Weltrevolution, Weltrepublik«. Es ist ein geschichtliches Verdienst des Verlages J.F. Lehmann München, dass der Verlag im Jahre 1919 den Mut zur Herausnahme dieses Werkes besaß. 1926 erschien die Schrift Hennings »Stellt die Freimaurerei unter Kontrolle«. Im August 1927, am Gedenktag des Sturmes auf Lüttich, veröffentlichte General Ludendorff sein Werk »Vernichtung der Freimaurerei durch Enthüllung ihrer Geheimnisse«. Ich gehörte damals der Loge Leopold zur Treue in Karlsruhe an, die der altpreußischen Großloge zur Freundschaft unterstand. Wie die meisten Freimaurer der niederen Grade war ich über das wahre Wesen der Freimaurerei und über den wirklichen Sinn des Brauchtums in keiner Weise unterrichtet, noch weniger wusste ich von den internationalen Beziehungen. Noch heute trifft man bei sehr vielen Freimaurern der unteren Grade eine geradezu erstaunliche Unkenntnis über die Freimaurerei. Sehr viele Freimaurer der unteren Grade kennen nicht einmal die Gesetze ihrer Loge und ihrer Großloge. In der Regel haben sie noch nie ein Ritual in der Hand gehabt und, wenn sie bei dem Ritual mitwirkten, erhalten sie meistens nur einen Ausschnitt mit Stichworten. Nachdem der völkische Kampf gegen die Freimaurer eingesetzt hat, zeigte sich deutlich, dass sich viele Freimaurer der unteren Grade nicht kritisch mit der Freimaurerei befassen wollen. Diese Menschen treiben bewusste Vogelstrauß-Politik. Ich hielt den Freimaurerbund für einen gesellschaftlichen Verein mit einigen althergebrachten Formeln. Der stark aufflammende völkische Kampf gegen die Freimaurerei veranlasste mich, mich ganz eingehend mit der Freimaurerei zu befassen. Einen Teil meines Urlaubs verwendete ich dazu, in verschiedenen Bibliotheken die Schriften von Ludendorff, Rosenberg, Henning, Wichtel, Schwarz-Postunitsch und Heise und andere Schriften gegen die Freimaurerei und ihre Quellen, ebenso natürlich auch die Erwiderungen der Freimaurer und andere freimaurerische Schriften durchzuarbeiten. Den unmittelbaren Anlass zu meiner Prüfung des Stoffes gaben die Vorträge, die General Ludendorff und Frau Dr. Mathilde Ludendorff am 4. Dezember 1928 in Heidelberg hielten. General Ludendorff sprach über Kriegshetze und Völkermorden im Dienste des allmächtigen Baumeisters der Welten. Frau Dr. Ludendorff sprach über den Kampf um die deutsche Seele. Das Schrifttum gegen die Freimaurerei setzt sich mit der Freimaurerei in doppelter Hinsicht auseinander, weltanschaulich und politisch. Insbesondere war das politische Wirken der Freimaurerei Gegenstand der Nachprüfung. Dieses Studium veranlasste mich, am 15. März 1929 aus der Loge auszutreten und ihr gleichzeitig mitzuteilen, dass ich mich an keinerlei Gelübde, Versprechen usw. mehr für gebunden halte, da ich die Freimaurerei als eine verderbliche Einrichtung erkannt hätte, die ganz wesentlich zum Unglück unseres Volkes beigetragen habe. Andere Freimaurer taten das Gleiche. Der Entschluss zum Austritt wurde mir leicht. Aus freimaurerischen Schriften hatte ich festgestellt, dass ich im Weltkrieg Mitglieder einer deutschen Feldloge, also deutsche Offiziere, Unteroffiziere und Mannschaften, hinter der Front in einer unverantwortlichen und widerlichen Weise mit französischen Freimaurern verbrüdert hatten. Auch altpreußische Freimaurer waren Mitglieder dieser Feldloge und die altpreußischen Großlogen sind bis heute noch nicht von diesem Treiben abgerückt. Diese Tatsache hat mich als Frontsoldaten, der während des Krieges ununterbrochen an der Front war, auf das Tiefste empört. Die Folgen meines Austrittes waren merkwürdig. Ganz neben unglaublichen, teilweise auch anonymen Zuschriften und Drohungen bekam ich unter anderem aus Frankreich, aus Amerika, aus der Tschechoslowakei nur für Freimaurer bestimmte Zeitschriften und handschriftliche Mitteilungen zugeschickt, die sich mit meinem Austritt und mit meiner Person beschäftigten. Eine Zuschrift der Loge Leopold zur Treue, die sogar auf die Eide mit den Morddrohungen Bezug nahm, habe ich in Ludendorffs Volkswarte vom 12. Januar 1930 veröffentlicht. Auf diese Weise bekam ich einen Anschauungsunterricht, dass die Freimaurerei eine internationale ist, und ich wusste nun die dauernden Versicherungen der altpreußischen Großlogen, sie seien national und sie hätten keine Beziehung zur ausländischen Freimaurerei und zu ausländischen Freimaurern, richtig einzuschätzen. Nun war es für mich selbstverständlich, mich in den Kampf gegen das Unwesen der Freimaurerei in die vorderste Linie zu stellen. In öffentlichen Vorträgen, in Schriften und in Aufsätzen bekämpfte ich diesen Orden. Wer vor der Machtübernahme durch den Nationalsozialismus die Freimaurerei bekämpfte, lernte die Freimaurerei besonders gut kennen. Niemals haben sich die Freimaurer auf sachliche Erwiderungen eingelassen. Die Freimaurer sind hierzu infolge ihrer freimaurerischen Suggestion gar nicht in der Lage. Die im Kampf gegen die Freimaurerei gesammelten Unterlagen können auch nicht widerlegt werden. Am 24. Oktober 1930 sprach ich in Frankfurt am Main öffentlich gegen die Freimaurerei. Der Freimaurer Wilhelm Flurer veröffentlichte daraufhin in den Frankfurter Nachrichten einen Artikel gegen mich, der sich durch Beleidigungen ganz besonders hervortat. Gegen Flurer erhob ich deshalb in Frankfurt am Main eine Beleidigungsklage. Zum Nachweis, dass das gegen die Freimaurerei vorliegende Material richtig sei, dass insbesondere die Schrift Ludendorffs, Vernichtung der Freimaurerei durch Enthüllung ihrer Geheimnisse, das Brauchtum und die internationalen Beziehungen der Freimaurerei richtig schildert, berief ich mich auf die höchsten Freimaurer Deutschlands als Zeugen. Das Landgericht Frankfurt, ein deutsches, unabhängiges Gericht, hat meinen Anträgen stattgegeben. Am 14., 15., 17. und 18. März 1932 wurden vor dem Amtsgericht Berlin vernommen, erstens, Dr. Ingenieur Eugen Müllendorff in Berlin, der ehemalige Großmeister der Großen Landesloge. Zweitens, Dr. Karl Habicht in Berlin, damals noch Großmeister der Großen Nationalmutterloge zu den drei Weltkugeln. Drittens, Dr. Gustav Dirks, ehemaliger Großarchivar der Großen Nationalmutterloge zu den drei Weltkugeln. Die Vernehmung der Freimaurer in Berlin über den ganzen Stoff war sehr eingehend. Am 16. April 1932 wurde in Hamburg Dr. Anton Hagedorn vernommen, der ehemalige Großmeister der Großen Loge von Hamburg. Am 13. Mai 1932 wurde in Erfurt noch der Schulrat Bielig, ein Hochgrad-Freimaurer der Großen Landesloge, vernommen. Mit der Vernehmung wurden die für den Wohnsitz der Zeugen zuständigen Amtsgerichte beauftragt. Eine Durchführung des Prozesses war nicht möglich. Der Prozess fiel als politischer Prozess unter die Amnestie, sodass Flurer wegen seiner Beleidigungen leider nicht bestraft werden konnte.